Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 18. November 99. Seit einigen Tagen bessert es sich mit meiner Frau, aber langsam und mit kaum merklichen Schritten. Sie scheint sich und ihren Zustand mehr zu fühlen, zeigt mehr Aufmerksamkeit und Anteil für die Dinge, die sie umgeben, und das Gedächtnis fängt auch an, sich wieder einzustellen, obgleich die Fantasie noch gar nicht beruhigt ist und ihre Phantasmata in alles einmischt. Der Arzt versichert übrigens, dass zwischen jetzt und den nächsten 10 Tagen eine entscheidende und gute Veränderung erfolgen werde. Das Kleine hat sich immer vortrefflich befunden und ist ein allerliebstes Kind. Es hat eine gesunde und heitere Amme, die einen glücklichen Einfluss auf seine Gesundheit hat. Der Anblick dieses gesunden und feingebildeten Kindes hat uns in den bisherigen Leiden oft erheitert. Dein SCH